Die völkische Bewegung ist Kampf. Sie hat Kampf- und Machtwillen, sie erstrebt Macht. Denn sie weiß, dass ohne Macht sie die Rasse und ihre hohen Ziele gegenüber dem Vernichtungswillen der Selbstsucht, Verlogenheit und Niedertracht der Widersacher nicht durchsetzen kann. Sie fordert Wehrhaftigkeit des Volkes in ihrem Dienst. Auch hier ist wieder das alte Heer das erhabene Vorbild. Wehrhaftigkeit im völkischen Dienst allein schafft das deutsche Großdeutschland, das die völkische Bewegung erstrebt. Ein Großdeutschland, das allein Herr ist in seinen Grenzen und jede politische Betätigung anderer, auch geistiger Mächte, innerhalb derselben ablehnt, das die deutschen Stämme eint und alle Deutschen mit dem Wort Vaterland den höchsten irdischen Besitz gibt. Dieses Wort Vaterland umfasst Boden und Volk zu unteilbarem heiligen Begriff, der nur mit Ehrfurcht ausgesprochen werden darf. Wo Deutsche auch wohnen, dieses Großdeutschland soll ihnen Rückhalt sein und Vaterland bleiben. Die völkische Bewegung geht noch weiter. Sie gibt den Deutschen die hohe sittliche Aufgabe, ohne die sie eine Berechtigung zu leben und ein starkes Volk zu werden nicht haben. In der Welt der Lüge und Verworfenheit, bewusste Bürger und kampffreudige, überzeugte Träger der Wahrheit und alles Edlen zu sein, würdig ihrer Rasse. Denn so war es von Urzeiten her. Die Völker und Menschen aber brauchen sie, um nicht zu verkommen. Groß ist das Ziel, der Weg aber ist Kampf. Wir kennen die Feinde in uns, innerhalb unserer Grenzen und außerhalb, ihre Macht und Skrupellosigkeit. Da heißt es kämpfen gegen die Schwächen in uns, gegen die Selbstsucht und Genusssucht, gegen die Feigheit, die Lauheit, Bequemlichkeit, Furcht vor dem eigenen Mut, gegen Ehrgeiz und Neid, Eigenbrötelei und alles Besserwissen, was es sonst noch für Schwächen geben mag. Da ist der Kampf gegen die inneren Feinde, den Kommunismus, den Marxismus, Mammonismus, Materialismus und das jüdische Volk als Parasiten. An dem deutschen Volkskörper gegen den Pazifismus, Partikularismus, Separatismus, Parlamentarismus, die Lüge und den Klatsch. Zu kämpfen gilt es gegen die äußeren Feinde, die greifbar und ungreifbar diesseits und jenseits unserer Grenzen stehen, unter ihnen das Weltverleihkapital, das neben dem Bolschewismus der Ausdruck der Herrschaft des jüdischen Volkes über die Erde ist. Sind das nicht der Feinde zu viel? Viele sind es und schwer wird das Ringen, aber die Feinde sind ohne unser Zutun da und sehen in der völkischen Bewegung den Feind, der allein für sie bedrohlich ist. Nichts und niemand kann an der Zahl der Feinde etwas ändern, es sei denn die eigene Stärke und die Überzeugungskraft der eigenen Propaganda, die Sehnsucht des gequälten und harrenden Volkes, es sei denn, dass auch in den feindlichen Ländern eine völkische Bewegung entsteht, die sie lehrt, dass die Feinde letzten Endes üben und drüben häufig die gleichen sind. Aus dem Kampf der Feinde gegen die völkische Bewegung kann man deren Befürchtungen zu unterliegen erkennen. Sie kämpfen nicht mit ungeheurem Kraftaufwand gegen Schwaches, sondern nur gegen Starkes. Sie ergreifen nur Menschen, die sie fürchten. Schon hieran allein kann die völkische Bewegung ihre Stärke und Kraft messen und wissen, dass sie auf dem richtigen Weg ist. Von Feinden des Vaterlandes angegriffen zu werden, ist eine Ehre, auf die kein Völkischer verzichten möchte. Mehr aber noch liegt das Gefühl der Stärke und Kraft in der eigenen Brust. Es steigert sich zum Vertrauen auf den Sieg der heiligen Sache um des Volkes und Vaterlandes willen. Jetzt kommt es nur auf uns an, auf das Handeln der völkischen Führer, auf die Geschlossenheit und Stoßkraft der völkischen Bewegung hinter ihnen. Sah ich mit Besorgnis die separatistischen Bestrebungen der Bayerischen Volkspartei und Roms, die Gefahr des Juden und seiner Hilfsmittel, des Weltleihkapitals, des Marxismus und Parlamentarismus, sowie das Unheil der Verjudung unseres Volkslebens, stärkte ich so weit mir möglich die völkische Bewegung und ihre Kampffreudigkeit, so sah ich naturgemäß unausgesetzt die furchtbare Not unseres Volkes in der sich immer steigernden Inflation unter der ungeheuerlichen Vergewaltigung der sogenannten Siegerstaaten. Diese Sorge ließ mich nicht los. Sie beschäftigte mich dauernd. Ich fasste meine Gedanken in der Abhandlung Freiheit und Brot zusammen, die im Völkischen Beobachter ausgerechnet am 9.11.1923 erschien. Ich bringe sie nur in einzelnen Abschnitten. Die furchtbare Not, der Hungerschrei des Volkes zwingt mich zu sprechen. Verwesungsgeruch liegt über Deutschland, das Volk stirbt. 20 Millionen Deutsche sollen ja zu viel sein auf der Welt. Die Überlebenden, ihrer wirtschaftlichen Existenz beraubt, verelenden, die Rasse muss minderwertig werden. Die physische Kraft des Einzelnen schwindet, die Arbeitsleistung wird geringer, Wehrbereitschaft und Wehrfähigkeit hören auf. Der Freiheitsgedanke gerät unter der Not ins Wanken, wie es die Feinde nun wollen. Und damit ist unser schmachvolles Los für die Ewigkeit besiegelt. Haben wir schon wieder die Lehren des ersten Teils des Weltkrieges, des damaligen Heldenkampfes des deutschen Volkes mit der Not im Lande vergessen? Das Gedeihen einer Rasse, das physische, sittliche, kulturelle Leben eines Volkes steht in engstem Zusammenhang mit seiner Ernährung. Wehrkraft und Volksernährung gehören zusammen. Ohne hinreichende Ernährung keine Freiheit. Eigene und fremde Schuld haben uns in die Not geführt. Unser öffentliches Wirtschaftsleben ist bar jeder sittlichen Grundsätze geworden. Hier sitzt der Krebsschaden am Leben des Volkes. Die staatliche Macht versagt, gebunden in falschen Anschauungen und Rücksichten, statt sich über alle Hemmungen hinweg rücksichtslos einzusetzen für das wahre Wohl des Volkes. Und in dieses wahre Wohl des Volkes verlangte die Versorgung des Volkes mit billigen Lebensmitteln, das heißt nicht etwa unter richtiger Preisgestaltung, wogegen ich mich aussprach, und die Deckung des Lebensbedarfs des Volkes durch die Landwirtschaft, sowie Unterdrückung jener Spekulation und weiterer Ausplünderung des Volkes. Mit einem Wort, es handelt sich angesichts der Wirtschaftskatastrophe um die Sicherung des Lebensbedarfs gegen die Machenschaften der Spekulation. Dort, wo der Lebensnerv des gesamten Volkes sich befindet, auf dem Lebensmittelmarkt. Das ist nur möglich, wenn dem urdeutschen Grundsatz von Treue und Glauben auch im wirtschaftlichen Verkehr wieder Geltung verschafft wird. Selbstverständlich ist alles nicht so einfach, wie ich es zu meinen scheine. Ich habe in meiner Jugend und im Kriege einen tiefen Blick in die landwirtschaftlichen Verhältnisse getan, und wenn zum Beispiel die oberste Heeresleitung nicht weit vorausschauend gewesen wäre, der künstliche Dünger würde heute fehlen. Es handelt sich hier um den Bau des Leunawerkes, die Kosten waren vielen zu hoch, ich setzte trotzdem den Bau durch. Das gegen den Willen kurzsichtiger Beamter bewirkt zu haben, ist ihr ausschließliches Verdienst. Wohin ich heute blicke, nichts als furchtbare Verhältnisse, die immer weiter um sich greifen. Die Umwelt ist fassungslos, soweit die Guten in Betracht kommen, oder mit stillem Triumph erfüllt über Deutschlands Unglück. Überall furchtbare Knappheit an Lebensmitteln. Dem werktätigen Volke, dem gesamten Mittelstand gebricht es infolge der künstlichen Verarmung an Geld zum Kauf, selbst wenn Lebensmittel vorhanden wären.